Telekom, Doppelfernsprechkabine, Schöneinstraße, Ecke, Zickenplatz. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Telefonkartenankaufhinweisschild, wo lediglich eine Mobiltelefonnummer angegeben ist, sowie ein abgeknibbelter Telekom-Aufkleber mit der Aufschrift SMS-Service, wo das Senden von SMS von einem Fernsprecher aus erklärt wird. Ansonsten, außer einer einzigen Zigarettenkippe und einem abgebrochenen Kugelschreiberteil, keine besonderen Vorkommnisse. Aber